Bildung. Ein Tutor für das ganze Leben. Der virtuelle Mann trägt einen schwarzen Anzug mit grauem Einstecktuch, streckt die Brust heraus und tut so, als würde er einen imaginären Bogen spannen. Er sieht genauso aus wie David Matusiewicz. Der Professor für Medizinmanagement kann die lustige Animation per WhatsApp verschicken. Er nimmt sein digitales Ebenbild aber auch zu vielen Vorträgen mit. Dort stellt sich der Avatar dann zum Beispiel so vor. Mein Name ist DX2 und ich bin der digitale Zwilling des Menschen David Matusiewicz. Bisher treten Matusiewicz und DX2 nur zusammen auf. Aber künftig könnte der Avatar sein menschliches Vorbild auch vertreten. Denn Matusiewicz arbeitet daran, aus DX2 eine Art digitalen Professor zu entwickeln. Oder wie er es nennt, ein Professor für die Hosentasche. Künstliche Intelligenz macht das möglich und hat das Potenzial, das Lehren und Lernen grundlegend zu verändern. In manchen deutschen Hochschulen und Schulen stehen KI-Tutoren kurz vor dem Einsatz. Die schnelle Verbreitung von ChatGPT war zunächst ein Schock für viele Schulen und Hochschulen. Plötzlich hatten Millionen von Schülern und Studierenden Zugriff auf Maschinen, die binnen Sekunden Hausaufgaben erledigen und Seminararbeiten schreiben können. Schon im Frühjahr 2023 häuften sich die Meldungen, dass ChatGPT Aufnahmeprüfungen und Examina besteht. Während der Chatbot mit der dritten Version des Sprachmodells von OpenAI oft noch scheiterte, entwickelte er sich mit GPT-4 zum Musterschüler. Laut Medienberichten hat er etwa das bayerische Abitur bestanden und schnitt in der medizinischen Zulassungsprüfung an der renommierten Stanford School of Medicine besser ab als die Studierenden im ersten und zweiten Studienjahr. Seit Nutzer bei ChatGPT Bilder hochladen können, kann der Chatbot auch Geometrieaufgaben korrekt interpretieren und einfache Übungen etwa zum Bruchrechnen lösen. Schulen weltweit waren mit dieser Entwicklung zunächst überfordert. In einer recht verzweifelt wirkenden Reaktion sperrte der größte Schulbezirk in den USA in New York den Zugang zu ChatGPT. Aus den Netzen und von den Geräten unter Kontrolle der New Yorker Schulen war der Chatbot anschließend nicht mehr zu erreichen. Das zugrunde liegende Problem löste die Maßnahme aber natürlich nicht. Inzwischen ist der Schock an vielen Schulen in Deutschland der Erkenntnis gewichen, KI-Werkzeuge sind aus dem Alltag schon jetzt nicht mehr wegzudenken und aus dem Schulranzen auch nicht. Die Schule, die wir kennen, wird es in 5 Jahren nicht mehr geben, sagt der Schulleiter der weiterführenden Don Bosco-Schule in Rostock. Prüfungsformate müssen sich ebenso ändern wie Hausarbeiten, Hausaufgaben und Leistungskontrollen. Aber auch für den Schulalltag gilt es, viele Fragen zu beantworten. Wie können Lehrende künstliche Intelligenz am besten im Unterricht und in Lehrveranstaltungen einsetzen? Wo liegen die Chancen der Technologie? Und was müssen Bildungseinrichtungen ihren Schülern und Studierenden im Umgang damit beibringen? Ein Lehrbuch, das mit den Studenten spricht. Für Matusiewicz liegt in seinem virtuellen Stellvertreter eine riesige Chance. Er ist Professor an der FOM-Hochschule, die mit 50.000 Studierenden zu den größten Europas zählt. Vom Standort Essen aus verantwortet er als Dekan bundesweit den Hochschulbereich Gesundheit und Soziales. Zusammen mit der Bochumer Agentur Nine Elements bringt Matusiewicz gerade einem Chatbot bei, was Erstsemester im ersten Modul der Betriebswirtschaftslehre lernen sollen. In Verbindung mit DX2 könnte dann der digitale Professor entstehen, der jederzeit das komplette Grundlagenwissen der BWL abrufen und spezifische Fragen dazu beantworten kann. Um den Bot zu bauen, nutzt das Team ein großes Sprachmodell von OpenAI und trainiert es mit dem Wissen aus einem Grundlagenbuch, das Professoren speziell für den Gebrauch an der FOM geschrieben haben. Es ist ein klassisches Lehrbuch, wie es viele Studierende in der ersten Semesterwoche mit großen Vorsätzen durchblättern und dann doch erst wieder kurz vor den Klausuren aufschlagen. Auch weil der 404-Seiten-Wälzer in der gedruckten Fassung zu schwer ist, um ihn ständig in die Seminare zu schleppen. Jetzt aber wird dieses Buch Teil eines Prototyps für die Lehre, wie sie im Zeitalter generativer KI aussehen könnte. David Matusiewicz und Nine Elements Gründer Sebastian Deutsch haben große Erwartungen an ihren Professorenbot. Auf den ersten Blick ist das, was er ausspuckt, nach vielen Monaten der Nutzung leistungsfähiger Chatbots nicht mehr groß erstaunlich. Der Prototyp ist ein schlichtes Chatfenster, das Antworten produziert, wie man sie von ChatGPT und Co. inzwischen kennt. Auf die schriftliche Eingabe, was muss ich als Betriebswirt können, erscheint nach kurzer Rechenpause die Antwort, dass ein Betriebswirt über Kenntnisse in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Management, Finanzwesen, Marketing und so weiter verfügen sollte. Der Bot kann sowohl auf Inhalte aus dem Lehrbuch und auf Informationen aus dem Internet zugreifen und soll außerdem sagen können, in welchen Buchkapiteln die entsprechenden Informationen zu finden sind. Aber die Fähigkeiten des Bots gehen weiter. Er erinnert an ein Lehrbuch, mit dem man reden kann. Sebastian Deutsch zeigt das am Beispiel der sogenannten SWOT-Analyse. Bei dieser Methode in der Strategieplanung werden die Stärken, Strengths und Schwächen, Weaknesses, eines Unternehmens sowie die Chancen, Opportunities und Risiken, Threats, betrachtet. Spannend ist, wenn ich frage, ich kann mir unter dieser SWOT-Analyse wenig vorstellen, kannst du mir exemplarisch Beispiele für die Chancen nennen, sagt Deutsch. Der Bot nennt daraufhin unter anderem technologische Innovation. Dabei lässt sich das Frage-Antwort-Spiel auch umdrehen. Studierende sollen den Bot in Zukunft etwa auffordern können, 10 Prüfungsfragen zur SWOT-Analyse zu stellen. Nach den Vorstellungen von David Matusiewicz sollen Bot und Studierende sogar ein ganzes Tutorium durchspielen können. Der Bot kann den Studenten fragen, was hast du gelernt? Und die Antwort im Anschluss sogar validieren. Der digitale Professor könnte dann auf Musterlösungen verweisen oder angeben, an welcher Stelle im Lehrbuch der Student nochmal nachlesen sollte. Es ist nicht so, dass Matusiewicz keine Lust mehr auf universitäre Lehre hätte oder gar glaubt, dass ein digitaler Zwilling der bessere Professor sei. Seine Hochschule setzt weiterhin auf Präsenzlehre und digitale Live-Vorlesungen. Er sieht aber auch, dass es schon jetzt in manchen Fächern an Lehrkräften mangelt, zum Beispiel im Bereich von Pflegestudiengängen. Ich vergleiche nicht die Idealwelt mit der Digitalwelt, sondern die Realwelt mit der digitalen Welt, sagt der Hochschullehrer. Und in der realen Welt seien die Studierenden oft alleingelassen. Professoren hätten nicht genug Zeit für jeden Einzelnen. Er verweist dabei vor allem auf die großen Gruppen an Erstsemestern. Mit dem Bot für die Managementgrundlagen hat er angefangen, weil der Pilotversuch dort für alle Studierenden offen steht. Wenn das Projekt zum Erfolg wird, sollen Fächer und Kurse mit weniger Teilnehmern folgen. KI-Software korrigiert Klassenarbeit. Vor ähnlichen, vielleicht noch größeren Herausforderungen stehen die Schulen. Auch dort wird der Fachkräftemangel in vielen Regionen immer akuter. Gerd Mengel ist an der Rostocker Don Bosco Schule verantwortlich für 670 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 12 und für ihre Lehrkräfte. Und für beide Seiten kann ihm der Einzug von KI in den Schulalltag kaum schnell genug gehen. Schon lange vor ChatGPT-Zeiten wurden an seiner Schule digitale Tools eingesetzt, etwa ein KI-Programm, das Schülern aufzeigt, an welcher Stelle einer Matheaufgabe sie sich verrechnet haben. Aber das ist erst der Anfang. Gerd Mengel ist davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz helfen wird, sein Kollegium zu entlasten und Schülerinnen und Schüler besser auf die Zukunft vorzubereiten. KI gibt eine Antwort auf die Herausforderungen der Schule, sagt Gerd Mengel. Die Lehrerinnen und Lehrer seien durch eine Vielzahl von Aufgaben belastet. Dazu die Herausforderungen von Migration, sozialen Problemen, mentaler Gesundheit. Dabei schildert er, dass auch Lehrerinnen und Lehrer an seiner Schule zunächst von den neuen KI-Tools geschockt gewesen seien. Im Rahmen einer Projektwoche organisierte Mengel einen KI-Workshop. Zwei Lehrer, die daran ebenfalls teilnahmen, hätten den Kursus sofort abbrechen wollen, berichtet Mengel. Die hätten am liebsten den Workshop verboten, weil den Schülern dort gezeigt wurde, wie sie mit KI einen Aufsatz schreiben können. Doch für Mengel ist klar, dass sich KI weder verbieten noch verbannen lässt. Seit einigen Monaten nutzt seine Schule die Weiterbildungsplattform Phobis, die allen Lehrern datenschutzkonform Zugang zu KI-Assistenten ermöglicht. Seine Lehrerinnen und Lehrer gewann er mit einer Fortbildung dafür. Dort lernten sie unter anderem ein Tool kennen, das Lehrkräfte bei der Korrektur von Klassenarbeiten unterstützt. Wie dieses KI-Programm funktioniert, zeigt Phobis-Gründerin Diana Knodel in einer Videokonferenz. Alles sieht sehr leicht, verständlich und übersichtlich aus. In einer Seitenleiste des Programms müssen Lehrkräfte zunächst die Kriterien festlegen. Sie tippen die Aufgabenstellung ein, geben einen Erwartungshorizont und eine Musterlösung vor, legen Bewertungskriterien, die Sprache und ein Bewertungsschema fest. Im zweiten Schritt laden sie entweder den Originaltext oder Fotos der handschriftlichen Arbeiten ihrer Schüler auf die Plattform. Dabei sollen sie darauf achten, dass kein Name auf dem Bild zu sehen ist. Künstliche Intelligenz liest die Handschrift ein, verwandelt sie in computergeschriebenen Text und markiert die Fehler. Man bekommt einen Bewertungsvorschlag, erklärt Knodel. Dabei zeigt das KI-Tool nicht nur die Fehler an, sondern auch den Fehlertyp, also ob es sich etwa um einen Rechtschreibfehler handelt, ob eine Aussage inhaltlich falsch oder die Gliederung zu bemängeln ist. Außerdem macht die KI Vorschläge für das Feedback. Was hat der Schüler oder die Schülerin gut gemacht? Was sollte er oder sie verbessern? Bei der Erstellung solcher Tools hat Phobis eng mit Lehrerinnen und Lehrern zusammengearbeitet, sagt die Computerwissenschaftlerin Knodel. Deren Feedback sei, dass die Benotungsvorschläge den Bewertungen entsprechen, die sie selbst auch vergeben hätten. Auf der Plattform von Phobis gibt es weitere Möglichkeiten, KI einzusetzen. Mit einer ChatGPT-ähnlichen Funktion können Lehrer ihren Unterricht planen und selbst auswählen, ob im Hintergrund beispielsweise das Sprachmodell der US-Firma OpenAI oder das der Heidelberger Firma Aleph Alpha angezapft werden soll. Außerdem gibt es Bots, die historische Persönlichkeiten imitieren, sodass Schüler mit Marie Curie oder Sophie Scholl chatten können. Eine Transkriptionsfunktion ermöglicht es Lehrern, Videos hochzuladen, Text daraus zu generieren und zum Beispiel für Schüler, die noch kein Deutsch sprechen, zu übersetzen. Gerd Mengel, der an der Don Bosco-Schule selbst Sozialkunde, Geschichte und Religion unterrichtet, hat das schon für Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine genutzt. Für sie hat er das Transkript zu einem Lückentext umgewandelt, bei dem sie die fehlenden Informationen aus dem Video entnehmen und selbst eintragen sollten. Bei seinen Kollegen war es laut Mengel aber vor allem die Korrekturfunktion, die Interesse am Einsatz von KI geweckt habe. Der Korrekturaufwand spielt eine große Rolle, sagt Mengel, vor allem für Kollegen, die Deutsch und Englisch unterrichten. Dort könne KI sofort Erleichterung bei der Arbeitsbelastung verschaffen. Durch die Assistenzfunktion verändere KI zwar noch nicht die Lernwelt, aber sie könne bewirken, dass sich Lehrerinnen und Lehrer für den Einsatz von KI öffnen und aus der eigenen Erfahrung heraus zusammen mit den Schülern KI einsetzen. Am Ende bleibt im besten Fall mehr Zeit für die Anleitung und Begleitung beim Lernen und all die pädagogischen Aufgaben, die die KI nicht übernehmen kann. Der Chatbot wird zum Mathe-Trainer. Doris Wessels ist überzeugt, dass Lernbots bald zum Standard an Schulen und Hochschulen werden und Prüfbots bald darauf folgen könnten. Die Wirtschaftsinformatikerin lehrt an der Fachhochschule Kiel unter anderem mit dem Schwerpunkt Natural Language Processing, also natürliche Sprachverarbeitung. Sie ist mutmaßlich Deutschlands meistzitierte Expertin für KI im Bildungssektor. Nicht jede Form von KI-Tutor müsse so kompliziert sein, dass man für die Entwicklung ein spezialisiertes Team brauche, sagt sie. Ein einfacher Lernbot, der ähnlich funktioniere wie ein Quiz und die Lernenden motiviere, lasse sich schnell selbst bauen. Wessels gibt ein Beispiel für eine solche Eingabe bei ChatGPT. Du bist jetzt mein Mathe-Trainer. Ich möchte dieses Thema mit dir trainieren. Gib mir 10 Aufgaben. Wenn ich eine Aufgabe richtig beantworte, bekomme ich einen Punkt und einen Smiley. Und am Ende zeigst du mir die Gesamtauswertung. Ähnlich wie bei der Korrekturfunktion von Phobis ließen sich auch im Hochschulbereich Texte bereits erstaunlich gut bewerten. Sie laden einen zu begutachtenden Text hoch, legen die Bewertungskriterien fest, lassen sich eine Note generieren und eine detaillierte Begründung, warum diese Note anhand der Bewertungskriterien gerechtfertigt ist, sagt Wessels. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft habe aber jüngst verboten, solche KI-gestützten Verfahren zur Bewertung von wissenschaftlichen Veröffentlichungen einzusetzen. Aber machen wir uns nichts vor. Dieser Versuchung wird nicht jeder widerstehen können. Zum Einsatz von Prüfbots gibt es allerdings auch noch viele offene rechtliche Fragen. Zwar machen auch menschliche Prüfer Fehler und es kommt vor, dass sie diskriminieren. Doch beim Einsatz von KI-basierten Prüfverfahren muss zum Beispiel geklärt werden, wer dafür am Ende die Verantwortung trägt. Arbeit, die Belehrenden wohl auch dann noch genug. Doris Wessels prognostiziert, wir werden vorrangig eine coachende Rolle einnehmen. Diese sei geprägt durch drei Aufgabenbereiche. Die Lernziele, Inhalte und Unterrichtsmaterialien auswählen, die entsprechende KI-Werkzeuge zusammenstellen und aufeinander abstimmen und das soziale Miteinander konzipieren. Wie schnell diese Transformation in den Schulen und Hochschulen ankommt, ist jedoch ungewiss. Zur Wahrheit gehört auch, Menschen wie Doris Wessels, Gerd Mengel und David Matusiewicz sind KI-Pioniere auf ihrem Gebiet. Die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen dürften bisher nur eine vage Vorstellung davon haben, wie KI im Bildungskontext eingesetzt werden kann, auch weil sie noch keinen Zugang zu datenschutzkonformen Programmen haben oder unsicher sind, was überhaupt erlaubt ist. Denn es gibt auch ein Jahr nach der weiten Verbreitung von ChatGPT noch keine klaren politischen Vorgaben und auch die Hochschulleitungen haben sich vielerorts noch nicht auf Regeln festgelegt. Doris Wessels verweist auf eine Befragung des Lektoratsdienstes Scribber, wonach es im Mai 2023 an 63 der 100 größten Hochschulen in Deutschland noch keine oder nur sehr unklare Richtlinien zum Einsatz von KI-Tools gab. Ich finde es nach wie vor sehr irritierend, dass die Auseinandersetzung mit diesem Thema so verzögert erfolgt, sagt sie. Auch Schulleiter Gerd Mengel kann sich sehr darüber erregen, dass die Regierung Schulen und Lehrer mit vielen Fragen der KI-Revolution nach wie vor allein lassen. Was dürfen Schüler mit KI? Was sollten Schulen vermitteln? Was müssen sie vielleicht sogar tun? KI ist in China seit 2018 ein verpflichtendes Unterrichtsfach und wir streiten uns hier noch, was erlaubt ist und was ein Betrugsversuch, moniert der Schulleiter. Deutschland habe jetzt die Möglichkeit, datenschutzkonform KI-Tools einzuführen, die Arbeitswelt zu revolutionieren, den Menschen zu entlasten und unser Leben besser zu machen, sagt er. Und für ihn ist auch klar, da hat Schule eine zentrale Vermittlungsfunktion und keine Verbietfunktion. Mengels Bundesland geht immerhin voran. Mecklenburg-Vorpommern hat bereits allen Schulen des Landes Zugänge zur KI-Assistenz von Phobis bereitgestellt. Das Hamburger Unternehmen, das 2018 gegründet wurde, garantiert die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung. Phobis-Mitgründerin Diana Knodel sieht auch ein Problem darin, wenn die neuen KI-Lehrer nicht allen Schülerinnen und Schülern gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden. Kinder mit einem Tutor, der ihnen jederzeit zur Verfügung steht, werden einen großen Vorteil haben, sagt sie. Wenn es solche Tools gibt und nicht jeder darauf zugreifen kann, hat das Einfluss auf die Bildungsgerechtigkeit. Damit wiederholt sich allerdings nur ein Problem, das es beim Zugang zu bestimmten Lernmaterialien, Nachhilfe oder Unterstützung im Elternhaus schon lange gibt. Den KI-Tutor könnten sich künftig zumindest auch Familien leisten, in denen das Geld für Privatunterricht nicht reicht. So gesehen sind die Studierenden bei David Matusiewicz bald klar im Vorteil. Der Düsseldorfer Hochschullehrer glaubt, dass Studierende dem Bot künftig endlich die Fragen stellen werden, die sich im Audimax oder im Seminarraum keiner zu stellen traut. Besonders hilfreich für die Hochschullehrer. Sie sollen die gespeicherten Konversationen pseudonymisiert einsehen können und dabei auch sehen, bei welchen Themen Studierende Verständnisschwierigkeiten haben. Gerade am Anfang werden sie aber wohl vor allem ihren neuen digitalen Kollegen kontrollieren müssen. Denn der könnte zunächst auch in manchen Themen unsicher sein und Inhalte falsch wiedergeben. David Matusiewicz sieht das gelassen. Er habe sowieso nicht vor, seinen digitalen Zwilling sofort allein auf die Studierenden loszulassen. Auf einen Blick. Hauptthema: Studierende sollen künftig mit ihren Lehrbüchern sprechen können und KI-Tutoren könnten beim Mathelernen an der Schule helfen. Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, das Lehren und Lernen dramatisch zu verändern. Warum das wichtig ist? Die Verbreitung von ChatGPT war für Schulen und Hochschulen ein Schock. Denn mit neuen KI-Tools lassen sich Hausaufgaben und Studienarbeiten praktisch auf Knopfdruck erledigen. Nun müssen Lehrende schnell eine Antwort darauf finden. Die Tools zu verbieten, wird nicht reichen. Hintergrund: Erste Lehrer und Hochschullehrerinnen setzen KI ganz bewusst im Unterricht, in Seminaren und sogar bei Prüfungen ein. So dürfen Lehrer an der weiterführenden Don Bosco-Schule in Rostock KI zum Korrigieren nutzen. Ein Professor in Düsseldorf arbeitet sogar an seinem virtuellen Stellvertreter. Ausblick: Experten für Bildung und KI prognostizieren, dass Lernbots bald zum Standard in der Wissensvermittlung werden. Der nächste Schritt könnten Prüfbots sein.